Das 19. Pyongyanger Medizinwissenschaftssemina der Koreaner im In- und Ausland fand am 3. und 4. Mai im Palast der Wissenschaft und Technologie statt. Daran nahmen teil die Mitarbeiter, Wissenschaftler und Lehrer des Gesundheitswesens wie des Zentralvorstandes der Medizinischen Gesellschaft Koreas und die Mitglieder der Delegation der Medizinischen Gesellschaft der Japan-Koreaner und der Delegation der Mediziner der Amerika-Koreaner. Nach einer Eröffnungsrede gab es weitere Ansprachen. Gehalten wurden im Seminar die Vorlesungen mit den Titeln »Wie über die dank der erhabenen Fürsorge von Genossen Kim Jong-un für Volk errichteten modernen Basen der medizinischen Betreuung« und »Über die Änderung der Ursachen der Leberverhärtung«. Auch verschiedene Dissertationen wurden veröffentlicht. Den Teilnehmern mit hervorragenden Dissertationen wurden die Urkunden verliehen.